10.03 Uhr. Viele Fächer an der Heinrich-Heine-Universität haben eine lange Geschichte. Medizin, Pharmazie, Geschichte, Anglistik. Diese Fächer sind seit mehreren Jahrzehnten fester Bestandteil des Studienangebotes. Noch relativ jung ist der integrierte Bachelorstudiengang Sozialwissenschaften. Ihn gibt es seit 1999. Eine große Rolle spielen Treffen von Ehemaligen, den sogenannten Alumni. Auch letzten Freitag wurde beim Jahrestreffen der Alumni wieder gefeiert. Matthias Degeler hat sich unter die Feiernden im Heinrich-Heine-Saal gemischt. Sie treffen sich, sie blicken zurück und sie feiern Geburtstag. Den Geburtstag ihres Studienganges. Der Bachelorstudiengang Sozialwissenschaften der Philosophischen Fakultät geht nun ins 10. Jahr. Anlass für rund 70 Studierende, Dozenten und Ehemalige, dieses Jubiläum zu feiern. Professor Michael Bauermann, Lehrstuhlinhaber für Soziologie, war von Anfang an dabei. Für ihn ist es eine Erfolgsgeschichte. Der Grund zu feiern jetzt nach 10 Jahren ist, weil wir einfach erfolgreich waren, weil unsere Studenten erfolgreich waren mit diesem Abschluss, weil der Studiengang gut läuft, weil wir ein sehr gutes Verhältnis mit unseren Studierenden haben, die Studierenden untereinander, und wir natürlich auch die entsprechenden Rankings gut abgeschnitten haben. Wir haben viele Bewerber. Wir können also insgesamt sehr zufrieden sein. Als Professor Baumann und seine Kollegen 1999 den Bachelorstudiengang aus der Taufe hoben, war man Vorreiter in der deutschen Hochschullandschaft. Magister, Diplom und Staatsexamen, das waren die Abschlüsse, die in Deutschland bis dahin bekannt waren. Unter Bachelor verstanden viele damals noch die traditionelle Übersetzung, Junggeselle. Heute ist das anders. Bachelor und Master sind die gewohnten Bildungsabschlüsse. Von den europäischen Bildungsministern im Abkommen von Bologna vor nun 10 Jahren vereinbart. Viele Auszeichnungen gab es seitdem. Ein Reformstudiengang, dessen Wirkung auch Professor Bauermann überrascht hat. Das besonders Schöne daran war, dass wir es selber alles so gar nicht vorausgesehen hatten und sozusagen ins Blaue hinein dieses Konzept gemacht haben, uns natürlich Überlegungen dazu angestellt haben. Aber dass das so ein Erfolg wird, war eigentlich nicht vorauszusehen. Und das macht uns alle, nicht nur mich, alle Dozentinnen und Dozenten sind eigentlich mit dem Studiengang sehr, sehr zufrieden. Einmalig an der Philosophischen Fakultät ist auch das Netzwerk der Ehemaligen, der Alumni. Gegründet wurde es vor 7 Jahren von den ersten Absolventen des BA SOWI. Seitdem finden regelmäßig Treffen statt. Alexis Michalsis ist Student und Veranstalter der Alumni-Party am Freitag. Obwohl er noch kein Absolvent ist, wichtig für ihn ist die Kontaktpflege mit den Ehemaligen. Das Alumni-Netzwerk gibt es deswegen, weil viele Leute Interesse daran haben, dass es existiert und dass man sich einfach austauscht. Und ich denke mal, das ist der Hauptziel von Alumni-Netzwerk, dass einfach eine Durchmischung, ein Austausch, eine Kommunikation zwischen Institut, Ehemaligen und den noch aktiv Studierenden stattfindet. Das Vorbild ist Amerika. Dort spielen ehemalige Netzwerke eine große Rolle an den Universitäten. Man trifft sich nicht nur, um in Erinnerung zu schwelgen, handfeste karrieretechnische Gründe sind das Entscheidende. Nicht wenige verdanken ihre Karriere einem funktionierenden Alumni-Netzwerk. Eine Tradition, die sich in Deutschland gerade erst entwickelt. Gemeinsam feierte man bis in die frühen Morgenstunden. Dann hieß es, auf ein Wiedersehen, spätestens in einem Jahr. Der vielfach ausgezeichnete Studiengang Sozialwissenschaften der Heine-Uni wird 10 Jahre alt. Über die Feier im Rahmen eines ehemaligen Treffens am Freitagabend berichtete Matthias Degeler. Wenn ihr mehr über das ehemalige Netzwerk der SOWIs erfahren möchtet, weitere Infos gibt's unter www.alumni-sowi.de.